1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Roy. Und Roy ist 38. Guten Morgen, Roy. Hallo, Domian. Hallo, Roy. Um was geht's? Weswegen hast du angerufen? Ja, eigentlich hatte ich gestern schon mal angerufen, aber ja, da war ich wohl etwas spät dran. Kann sein, und ja. Wollte, ja, ich dachte mir nach den Themen so, könnte es nicht schaden, wenn man einen Clown anruft. Ein Clown? Ein Clown? Ja, ein Clown. Bist du ein Clown? Ich bin ein Clown. Du bist ein Clown? Ja, ich bin sogar ein staatlich anerkannter Fratzenmacher, wenn man so will. Ein staatlich anerkannter Fratzenmacher. Und ich höre gerade aus meiner Regie, wir haben sogar ein Bild von dir. Ach. Okay. Ein gar lustiger Clown. Ja. Du siehst aus, wie man einen Clown so im Zirkus kennt. Ne? Mit weißem Mund so rundherum, einer roten Nase und. Ganz klassisch im Prinzip. Ganz klassisch. Und doch ist er für sich, steht er ganz für sich. Nennt sich Clinch. Bitte? Ist mit sich und mit der ganzen Welt im Clinch. Ja. Die Figur. Ja. Und ja. Was heißt das? Kann man das lernen? Kann man Clown lernen? Das kann man lernen, ja. Also Spaß beiseite, ist tatsächlich so, ja, ich bin staatlich anerkannter Clown-Schauspieler, so heißt er, so ist die Berufsbezeichnung, wenn man so will. Es gibt einen staatlich anerkannten Clown. Ja, ne, das ist witzig. Ja, in der Tat, und, ist das witzig. Wie wird man das? Ja, man, also im Prinzip, ich war eigentlich schon immer Clown und habe viele Jobs in meinem Leben gemacht und so, und irgendwann mit 34 nach 7 Jahren LKW fahren für eine Brauerei. Ja. etlichen Backstage-Veranstaltungen irgendwie, ja, es hat mich immer auf die Bühne gezogen. Ich hatte keine Lust mehr. Und meine damalige Freundin meinte so, sag mal, wieso wirst du eigentlich nicht Clown? Du bist ja sowieso Clown. So. Ja. Und gesagt, getan, habe ich mich mal so informiert und siehe da, es gibt tatsächlich in Deutschland Schulen, wo man das lernen kann. Das ist ja lustig. Da habe ich einen Workshop mitgemacht und an der Schule für Clowns in Mainz. Mhm. Und ein Jahr später habe ich mit der Ausbildung angefangen. Und wie lange wird man ausgebildet als Clown? 2 Jahre. Zwei Jahre, so lange? Ja, ja. Und man kann noch ein drittes Jahr dranhängen, wenn man das will. Ja. Man hat Fächer wie, also Clownerie ist schon mal klar, Clowntheater, Schauspielunterricht, Artistik, Tanz, Ausdruck, Schauspiel, Stimme, Musik. Also eine ganz solide Ausbildung ist das. Ja, Pantomime-Unterricht und so weiter und so fort. Ja. Ist tatsächlich so, man lernt das Hand- und Herzwerk eines Clowns. So ja, das Handwerk kann man sicher lernen. Kann man das Herzwerk auch lernen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man schon, ja. Aber ein Clown, der natürlich, der geht ans Herz, der hat Herz, der... Man kann das schon lernen, man bringt es aber auch mit. Ich wollte sagen, wahrscheinlich ist das sogar die Voraussetzung. Das Herzwerk war bei dir letztendlich entscheidend dafür, dass du dich für diese Laufbahn dann entschieden hast, in diese Schule zu gehen. Ja. Und es war tatsächlich mit die beste Entscheidung meines Lebens. Also man lernt vor allen Dingen auch sehr viel über sich selbst. Ja. Klar, es gehört dazu. Man muss sehr in die Tiefe gehen, man entwickelt über die 2 Jahre eine Figur, eine Clownfigur, die eine eigene Denke hat, die eine eigene Sprache hat, die einfach da ist, ne? Achso, du hast eine für dich spezifische Clownfigur entwickelt und die trägst du dann auch immer vor, in die schlüpfst du rein in diese Rolle. Ganz genau, so muss man sich das vorstellen. Die hat Charakterzüge, ist aber so, wie wir es in der Schule sagen oder gelernt hatten, ist ein purer Clown, tatsächlich ist ein klassischer Clown, der im Hier und Jetzt lebt. Das ist auch das, was mich dieser Clown-Philosophie dahinter so reizt, interessiert das ist das, was es für mich ausmacht. Mhm. Und man entwickelt die Figur, ja, die dann ganz eigenständig, also man hat die noch an der Leine, in dem Moment, wo ich meine Nase anziehe, die Augen kurz schließe und so, dann bin ich da. Ja. Dann ist das die Figur und dann Also hat der Roy eigentlich schon nicht mehr so viel mit Sprachrecht. Heißt du wirklich Roy mit Vorname? Ja, Roy Martin. Ja. Wenn ich an Clown denke, habe ich zwei Assoziationen. Die erste Assoziation als alter Simpson-Fan denke ich an Krusty, den Clown. Und, und die zweite Assoziation ist Zirkus, natürlich. Arbeitest du mittlerweile im Zirkus? Also ich habe tatsächlich mal so eine kleine Zirkuserfahrung gemacht, relativ, also am Anfang meiner Ausbildung, durch einen Zufall, so ein Kinder- und Jugendzirkus, war fantastisch. Bis jetzt habe ich tatsächlich schon auf einigen Bühnen gespielt. In der Schule hat man Monat für Monat eine Bühne, nennt sich Mittwochsbühne, wo dann quasi so das Erlernte des vergangenen Monats nochmal präsentiert wird. Man macht eine Tour durch Deutschland. Ach so, das heißt, du bist nicht fest engagiert bei einem Zirkus? Du bist freier Clown quasi. Genau. Ich bin ja freischaffender Künstler. Und dich kann man auch buchen für ein großes Fest zum Beispiel? Buchen. Ja? Ja, also für alle Gelegenheiten, ne? Und bist du so ein Clown, der eher durch Mimik und durch Körperlichkeit agiert oder sprichst du auch? Im Prinzip beides. Also die Figur, die ich da entwickelt habe, die hat schon so ein leichter Comic-Style, Geschichten. Ich habe aber auch ein richtiges Gramolo, also er hat eine eigene Sprache, der Clinch. Mhm, ja. Und ich mache auch viel mit Stimme, im Prinzip so, aber also die Laute von mir, ne? Er ist aber auch sehr mimisch unterwegs, das stimmt schon. Mimisch. Dazu kommen noch Jonglage, Geschichten, Balance, so Rola mache ich, spiele Akkordeon und so weiter und so fort. Ich habe also im Prinzip über die Jahre oder bin immer noch dabei, ist klar. Bin Nummern am entwickeln und die auch am Spielen. Machst du das alleine? So. Ich mache das im Prinzip alleine, wobei ich natürlich auch noch andere Clowns kenne aus der Schulzeit und so, und hier und da spielt man mal zusammen. Ich habe jetzt kürzlich was ganz anderes gemacht, da habe ich mit so drei Mädels in einem Burlesque-Theater mitgespielt, so quasi so eine Gastrolle, einen verrückten Typ gespielt, der dann auch clowneske Züge hatte. Oder ich habe so Performance-Geschichte jetzt vor kurzem auch gemacht. Hinter Glas. Die große Frage, kannst du davon jetzt leben? Es fängt gerade an, dass ich besser davon leben kann, sagen wir es mal so. Mhm. Also es war schon da, als schon damals, als ich hier angefangen habe, war klar, ich musste mir einen Bildungskredit nehmen, die Ausbildung ist zwar BAföG gefördert, man mag es kaum glauben, aber ich war damals schon zu alt und musste mir dann einen Bildungskredit nehmen. Also gut, der muss erstmal auch gezahlt werden, klar. Der muss abgezahlt werden, genauso sieht's aus. Ne? Also ich habe aber Geld war im Prinzip nicht der Antrieb, kann auch nie der Antrieb sein, Clown zu werden. Nee, das also verstehe ich schon. Aber man ist ja froh, wenn man dann zumindest über die Runden kommt, wenn man es dann ist. Ja, ne? Und ja, dass man nicht nachher nebenher irgendeinen Job machen muss. Das stimmt. Dann auch ein sehr unstetes Leben. Du reist wahrscheinlich ständig durch die Republik. Ja, wenn man so will, ja. Aber also das ist aber absolut, ich liebe es, wirklich, kannst du mir glauben. Das ist dein Traum. So, das ist dein wunderschön. Finde ich wirklich toll. LKW-Fahrer für eine Brauerei, so viele Jahre, und dann sagen, ich werde jetzt staatlich anerkannter Clown. Ja, und ich habe dann tatsächlich alles wirklich nochmal auf Null gestellt. Ja. Alles, was ich hatte, alles, was man hat, hat sowieso irgendwann einen selbst. Und habe mich davon losgesagt und habe bis jetzt also 16 Kilo abgenommen und mein Leben wirklich umgekrempelt. Lebst du alleine oder gibt es die Freundin noch? Die Freundin, die gab es bis vor kurzem noch. Nach 11 Jahren haben wir uns dann getrennt. Ja. Also, wie man so schön sagt, im Guten, wir sind gute Freunde geblieben. Mhm. Das ist klar, so verbindet. Ne? Da bin ich ihr auch super dankbar überhaupt. So in all der Zeit war sie für mich da. Und hat auch immer hier und da den entscheidenden Antrieb auch immer so ein bisschen gegeben, ne? Klar. Ja, das ist schon fantastisch. Ich kenne mich ja gar nicht so aus in diesem Clown-Gewerbe, aber es gab ja berühmte Clowns, weltberühmte Clowns. Hast du ein Vorbild, was vielleicht noch lebt, was noch auftritt? Nee. Also keiner, der noch lebt. Ich habe tatsächlich Vorbilder, wenn man so will. Also es gibt Figuren, die mir super gefallen, vor allem voran der Grog, ein Schweizer Clown, Musikalien-Clown. Der war einfach fantastisch. Also da habe ich auch eine Menge Parallelen zu mir entdecken können. Charlie Riebel, finde ich klasse. Mhm. Ja, es gibt da so einige, Grimaldi. Es gibt wirklich eine Joker finde ich auch cool, ne? Ja. Der hat auch was, ne? Aber, also, ja. Der Roy hat seinen Lebenstraum erfüllt. Das ist so sieht's aus. Das kann man super. So sagen. Ja. Sehr, sehr schön. Ein Beispiel dafür, dass man das auch schafft, wenn man es will. Und man muss es dann nur durchziehen. Ja, es ist hart. Aber ich kann nur jedem raten, so sein Talent nicht zu verschenken irgendwie, genau. und weiter Leidenschaft leben und dranbleiben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann wirklich alt und krank ist und sagt, ich habe entscheidende Dinge in meinem Leben versäumt. Dann genau. kann man es nicht mehr ändern. Dann muss man sich damit abfinden. Und wenn man das frühzeitig noch schafft, umso besser. Lieber Roy, ich freue mich, dass du angerufen hast. Viel Erfolg. Ja. Und alles Gute in dem schönen Beruf. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön. Alles tschüss. Klar. Yep. Ciao. Der Roy, der Clown, Clown der Roy. Roy der Clown. Hier ist Peter und Peter ist 43. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo. Grüße dich, Jürgen. Peter. Haben wir so ein kleines Problem, und zwar geht es darum, Freundschaft und was muss ich aushalten? Beziehungsweise bin ich Verräter, bin ich kein Verräter? Erzähl. Ja, es geht darum, ich musste vor kurzem, war ich gezwungen, einen Freund ans Messer zu liefern und anzuzeigen. Was war geschehen? Es hatte sich im Vorfeld schon irgendwo der Vorwurf bei ihm erhärtet, dass er im Besitz kinderpornografischer Schriften ist. Mhm. Der Vorwurf kam Anfang des Jahres auf. Von wem kam der Vorwurf? Der kam aus der eigenen Familie, und zwar von seiner Nochfrau, von der er schon längere Zeit räumlich getrennt ist. Und diese Dateien wurden auf einem Rechner gefunden, den er hatte warten lassen bei einem Servicemenschen. Mhm. Diese Dateien, das waren insgesamt 580 Bilder, so um den Dreh, sind dann auch direkt gesichert worden, beziehungsweise dieser Computerservice hat diese dann sichern lassen. Ja. Durch die. Aber damit war doch die Anzeige quasi schon automatisch. Ja, gut, klar. Das wohl. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne ihn weit über 20 Jahre, bin auch sehr eng mit ihm verbandet, sag ich mal so, auch familiär. Und da sind natürlich solche Vorwürfe, die man nicht unbedingt gerne glauben möchte, sagen wir mal so. Du hattest keinerlei Schimmer oder Ahnung, dass er in die Richtung tendiert? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben auch mal irgendwann, wo diese Themen da irgendwo, wo Kinder entführt worden sind und sowas alles, wo die zusammen gesagt haben, haben wir mal darüber geredet. Da sagt er auch, wenn ich so einen erwische und so weiter, man kennt ja diese Sprüche, war absolut dagegen, ein absolutes No-Go. Ja. Und okay, so, jetzt ist das rausgekommen, die Anzeige hat dann automatisch stattgefunden. Ja. Was ist deine Rolle? Ja, meine Rolle liegt darin, und ich wurde im Nachhinein von seinem eigenen Vater doch gebeten, weil er an seinem alten Wohnsitz wohl noch irgendwie Computersachen hatte, diese doch zu sichern, beziehungsweise zu sichten. Vielleicht war es auch irgendwo der Gedanke von seinem Vater aus, zu sagen, da ist nichts dran. Er hat auch bis zuletzt auch nicht daran geglaubt, dass es so ist. Der Vater. Und wollte dadurch auch diese Befürchtungen bestätigt, beziehungsweise bestätigt haben, dass es nicht so ist. Verstehe. So, jetzt hast du in den alten PC reingeguckt und hast was gefunden? Habe aber gleichzeitig gesagt, dass ich das, wenn, nur unter Zeugen mache, um jegliche Vorwürfe irgendwie eine Art, dass ich irgendwie was manipuliert habe. Habe ich gesagt, nur unter Zeugen, also mal der Bruder von ihm noch dabei. Und dann sah das auch erstmal ganz gut aus. Und dann irgendwann haben wir dann Festplatte gefunden und die haben wir dann angeschlossen. Und dann sind wir auf Ordner gestoßen, wo einfach diese Dateien drauf gewesen sind, die in den Bereich der Kinderpornografie reingehen. Auch im Bereich mit Tieren und so einem Gedön alle. Ich habe auch nicht alles gesehen. Ich wollte auch gar nicht alles sehen. Das waren über 1500 Dateien, 1500 Bilder. Habe also nur einen Bruchteil, und das hat mir gereicht. Ich war also fix und alle, als ich gesehen habe. Und der Zeuge war dabei? Ja, wir waren, wie gesagt, zu zweit, und es war keine Internetverbindung da. Wir hatten keine anderen Rechner, keine anderen Dateien. Wir haben also nichts manipuliert. Sie waren so da drauf. Wie hast du dich dann verhalten? Ja, wir haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und wir kamen nach kurzer Beratschlagung auch mit der Nochfrau, mit dem Vater und auch mit dem Bruder zu dem Einschluss, weil sie sich ja unterhalb der Legalität, unter dem Rande der Legalität befinden, sind wir dann zur Wache gefahren, haben diese Festplatten da durch die Wache sichern lassen. Also dann hat der Vater auch zugestimmt, dass quasi das ja, dieses jetzt auch weiter an die Polizei dann gegeben hat. Ja, richtig, richtig. Wie alt waren die Kinder, die darauf zu sehen waren? Also ich sag mal so schätzungsweise zwischen 8 und 17, so um den Dreh. Es kann der Ältere dabei gewesen sein, kann man im Nachhinein jetzt so nicht sagen, aber es waren durchaus Kinder dabei, die also noch nicht entwickelt gewesen sind, in jeglicher Hinsicht. Ja, also 17 ist ja dann schon ein bisschen alt. Also. Ja gut, aber dann natürlich auch in Richtung, wie gesagt, Auch dich muss das doch umgeschlagen haben. Ja, als du als du diese ungeheure Menge gesehen hast von Dateien. Ja, ich habe da gestanden, draußen haben sie Zigarette geraucht und die anderen haben gesagt, ey, sag mal, frierst du so? Ich habe nicht gefroren, ich habe gezittert innerlich. Mhm. Und es gab keine Diskussion, dass der Vater sagte, komm, das kehren wir unter den Tisch, wir gehen. Der Vater war dann auch geschockt und hat gesagt, wir müssen zur Polizei. Ja, richtig. Bist du heute mit dir im Reinen, dass du es gemacht hast? Einerseits im Nachhinein ja, weil ich jetzt nachher im Nachhinein rausgefunden habe, dass da wohl noch eine Festplatte ist, wo solche Dateien drauf sind. Hm. Aber es war für mich ein sehr, sehr schwerer Gang und ich habe auch wortwörtlich zu dem Vater und dem Bruder gesagt, wo wir zur Wache reingegangen sind, das ist für mich der Gang nach Canossa. Ein Freund, dem man wirklich sowas nie zugetraut hätte. Passt vielleicht jetzt nicht so genau, der Gang nach Canossa, aber ich verstehe, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ja. Wobei andererseits, wenn ich mich jetzt so in dich hineinversetze, ich wäre so erschüttert und so entsetzt, dass ich das wirklich für meine, auch wirklich, wie du es ja auch gemacht hast, für meine Pflicht angesehen hätte, das zu tun. Und ich hätte es auch mit großer Überzeugung gemacht. Denn spätestens in dem Moment war die Freundschaft so kaputt. Also ich war auch noch ich war in einem Gewissenskonflikt. Hätte ich es nicht getan, hätte ich letzten Endes seine Frau und seine älteste Tochter ist Patenkind von mir, hätte ich die auch noch mit verraten. Wenn du es nicht getan hättest. Ja, wenn ich es nicht getan hätte. So. Mhm. Und da war für mich einfach nur die Frage, welches ist das kleinere Übel? Ja, wobei wirklich ich da gar nicht von Übel rede. Ich finde, das ist sehr richtig, was du gemacht hast und das gehört alles ins Tageslicht. Und wenn er so Dinge getan hat und zu verantworten hat, dann muss er dafür auch gerade stehen. Apropos gerade stehen, was ist jetzt aus der Sache geworden? Ja, wie gesagt, jetzt ist im Nachhinein sind noch andere Dateien aufgetaucht und er versucht natürlich sich aus allem raus irgendwo eine Rechtfertigung zu finden. Also, es gab noch keine Verhandlung. Nein, er wurde gehört auch durch die Staatsanwaltschaft und alles. Mhm. Da ist schon wohl was gewesen. Mhm. Wie der genaue Stand ist, weiß ich momentan jetzt nicht. Sitzt er? Nein, momentan noch nicht. Nein. Hast du mit ihm dann nochmal Kontakt gehabt? Er hatte mich zwei Tage später, wir sind am Samstag zu der Wache hingefahren und am Montag oder Dienstag hatte er mich angerufen und da hatte er schon Besuch gehabt. Mhm. Und er wusste auch genau, wann ich da war, mit wem ich da war. Der wusste über alles Bescheid und hat mich darauf angesprochen. Ah, und was hat er gesagt? Hat er dir Vorwürfe gemacht? Ja, er sagt, er hätte damit nichts zu tun. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie kommen dann diese Dateien auf den Rechner? Gib mir eine schlüssige Erklärung dafür, wenn dir meine Freundschaft was bedeutet. Ja, wie genau. Kommst du dahin? Genau. Dann gib mir eine schlüssige Erklärung. Das kann für mich Erklärung, wo ich sagen muss, irgendwo, dass sie nicht irgendwo unbedingt glaubhaft sind. Also er hat es improvisiert, einen Hahn herbeigezogen. Ja, für mich letzten Endes im Nachhinein schon. Jetzt ist natürlich der Schritt von dem Konsum von Kinderpornografie ist manchmal nicht weit davon entfernt, auch real an ein Kind heranzugehen. Mhm. Hast du da Sorgen oder im Nachhinein irgendwelche Vermutungen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Sorgen habe. Aber ich muss dazu sagen, Der eine Vorwurf, der jetzt im Raum steht, der sich immer mehr und mehr bestätigt, also so ist, der wiegt schon schwer genug, finde ich. Mhm. Wenn ich jetzt noch komme und sage, da könnte das und jenes noch vielleicht gewesen sein, das wäre für mich Spekulation. Also du hast keine klaren Hinweise? Nein. Ich habe ja gerade gehört, da gibt es ja in der Familie auch Kinder. Richtig. Ich weiß natürlich, dass es da irgendwo in jeder Familie gibt es auch Differenzen, das soll auch klar sein. Aber was da jetzt genau intern gelaufen ist, das wäre im Bereich der Spekulation anzusiedeln. Okay, das, du sollst nicht spekulieren, sondern du sollst nur sagen, was du weißt. Ich kann nur von dem Ist-Zustand ausgehen. Ja, das ist natürlich eine bittere Erfahrung. Ja. Einmal ist eine Freundschaft zusammengekracht, man hat sich in einen Menschen kolossal getäuscht. Ja. Das wird auch nicht mehr zu reparieren sein, vermute ich. Es sei denn, es geht einher mit einer großen Einsicht und Therapie und weiß ich was, dann vielleicht. Ja, jetzt aber mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Leute, die eine sehr dementsprechende Neigung haben, die Einsicht haben zu sagen, ich muss mich therapieren lassen. Ja, gibt es. Ist selten, mag sein. Aber gibt es. Nochmal eine Frage zu seiner Familiensituation. Ja. Er war verheiratet? Er war verheiratet, zwei Kinder, war selbstständig. Und wie alt sind die Kinder heute? Die älteste ist 13, glaube ich, ist die sein. Ein Mädchen? Ja, richtig. Mhm. Und der jüngste ist 5. 5. Und die kinderpornografischen Fotos, waren das hauptsächlich Mädchen oder Jungs? Ein Großteil waren Mädchen, aber es waren auch Bilder dabei, die nicht nur im Bereich der Pädophilie oder Kinderpornografie anzusiedeln sind, sondern die auch in andere Richtungen gegangen sind, wo es auch mal irgendwo mit Tieren zu tun hat. Also es waren sodomistische Fotos dabei mit Tieren? Habe ich auch leider Gottes ein oder zwei sehen müssen. Also wie gesagt, ich war so viel von alle, dass ich einfach, wir haben... Vielleicht eine Minute haben wir alle und dann ich konnte nicht mehr. Verstehe. Peter, ich finde, dass du genau das Richtige gemacht hast und da gibt's gar nichts zu diskutieren. Das ist, finde ich, moralisch auch deine Pflicht gewesen, dich so zu verhalten. Und das ist gut so. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass er mir den Vorwurf gemacht hat in einem Telefonat, das wir geführt haben, warum ich ihn nicht darauf angesprochen hätte. Dachte ich, wenn du auf meinem Rechner diese Sachen gefunden hättest, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht genau dasselbe gemacht hättest. Na, aber er war doch schon angezeigt, als du das gefunden hast. Ne? Ah gut, aber er versucht ja für alles oder versucht jetzt noch für alles eine Rechtfertigung zu finden. Mhm. Ja, lass dich da nicht irritieren. Das tue ich auch nicht. Lieber Peter, ja. Ich finde, das war in Ordnung, was du gemacht hast. Ist dennoch eine schlimme und traurige Geschichte. Und damit musst du jetzt zurande kommen, dass da ein Freund weggebrochen ist aus deinem Leben. Ja, vor allen Dingen, dass man letzten Endes 20 Jahre lang belogen worden ist. Ja, das ist schlimm. Und sich an Menschen so täuschen ganz konnte. Ganz schlimm. Und ich für mich normalerweise in Anspruch nehme, doch eine relativ gute Menschenkenntnis zu haben. Ja, das wird dir genauso gehen und seine Frau wird es auch so gehen, dass die so geschockt ist. Ne? Ja, vor allen Dingen, das Allerschlimmste dabei ist abschließend, dass seine Kinder, die Älteste, diesen ganzen Schlamassel mit der Trennung, das ist ja schon schlimm genug. Mhm. Und dass eine ganze Familie weggebrochen ist, auch schlimm. Mhm. Aber die kriegt das voll mit. Ja, das ist wirklich schlimm. Von vorne bis hinten. Peter. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Du hast es richtig gemacht, wie gesagt. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss, Peter. Ja, ciao. Ciao. 0800 220 50. Und hier ist Monika und... Die Monika ist 62. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, Domian. Schön, dass ich dich erreiche. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich muss mich auch bedanken für die Vorgespräche, die ich schon hatte, die ganze Menschlichkeit. Und Domian, es geht um Folgendes. Mein Sohn ist verstorben jetzt wären es ihm Ende Februar 6 Monate. Der ist tot aufgefunden worden. Ja. Der hat 10 Tage gelegen, der war, als man ihn fand, also schon ziemlich verwest. Ja. Und man konnte keine Todeszeit, gar nichts mehr sagen. Wo hat man ihn gefunden? Auf seinem Bett. Und wer hat ihn gefunden? Die Polizei, die ich angerufen hatte. Weil du nichts mehr von ihm gehört hattest? Ja, also ich habe viel zu oft angerufen, das ist bei mir schlimm. Und ich habe versucht, das nicht mehr zu tun. Ich wollte nach Berlin ziehen, stand ja schon vor gepackten Koffern. Mhm. Und mir wurde auf einmal so komisch, so einfach so eigenartig. Ich wollte aber meinen Sohn nicht anrufen, weil ich ihm zeigen wollte, guck, das mache ich nicht mehr, die viele Anruferei. Achso, du bist ihm früher so ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil du zu viel angerufen hast. Ja, allen Leuten eigentlich. Allen Leuten. Und wie weit entfernt wohntest du von deinem Sohn? 600 Kilometer. Ah, 600. Der Sohn wohnt ja in Berlin und du irgendwo anders. Ja. Ich verstehe. Hm. Ja, und wollt aber hierher ziehen. Wie alt ist dein Sohn geworden? 35. Was ist denn jetzt für ein Drama da passiert? Was vermutest du? Was ich vermute, er hatte Freunde, einen davon in Anführungsstrichen. Der ihm Drogen gegeben hat. Mhm. Mein Sohn hat einmal bei diesem sogenannten Freund gelegen, da hatte er schon einen Herzstillstand. Mhm. Dann hat er ihm nochmal die Drogen gegeben, dann ist er immer wieder bewusstlos umgekippt, mein Sohn, in seiner Wohnung. Beim zweiten Mal, dann rief er mich auch an. Du glaubst, du glaubst also, dass er an Folge von einer Überdosis von Drogenkonsum verstorben ist? Ich glaube noch nicht mal, dass das in dieser Nacht der Fall war. Er hat wahrscheinlich zur Beruhigung irgendetwas eingenommen, weil er nicht gut schlafen konnte. Wurde denn der Leichnam nicht obduziert? Der ist obduziert worden. Man konnte nichts mehr feststellen. Mhm. Wie ist das möglich? Die können doch in der Regel sehr viel feststellen, die Rechtsmediziner. Das war Sommer, es war heiß und dann ist das Blut, dann ist der ganze Körper, war verwest, auch das Blut, da kann man da nichts mehr feststellen so genau. Es sind bei ihm nur Beruhigungsmittel gefunden worden, ja, ich weiß gar fängt mit D an, vielleicht kennst du das Ganze, den Namen sagen, irgend so Beruhigungssachen, dass er schlafen konnte. Mhm. Das hatte er eingenommen, wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Es war Sommer, es war heiß und er lag dann nackt auf seinem Bett. Was hat dein Sohn beruflich gemacht? Er hat nicht gearbeitet. Mein Sohn hat nicht gearbeitet, war auch sehr schwach. Er hatte AIDS. Mhm. Er ist als Kind vergewaltigt worden. Ich war in einer Pflegefamilie. Und als er dann älter wurde, war homosexuell und ich liebe diese Menschen, die sind sehr hilfsbereit normal und ja. Er ist vergewaltigt worden, wie alt war er da? Also mit den Drogen anfing. Nee, als er vergewaltigt wurde. 6 Jahre. Aber davon hat er nicht die HIV-Infektion bekommen? Nein, die hat er später bekommen, dumme Jahr. Das muss so im 20., 25. Lebensjahr gewesen sein. Jetzt ist das für uns Unbeteiligte schon eine schockierende Vorstellung. Man irgendwelche Menschen finden den eigenen Sohn schwer verwest in der Wohnung. Wie gehst du denn damit um, dass dein Sohn so ein Ende gefunden hat? Ja, im Grunde genommen überhaupt nicht, ja. Wir hatten manche Schwierigkeiten, zu guter Letzt aber waren wir die dicksten Freunde. Er wollte ja auch, dass ich nach Berlin rüberziehe, das habe ich ja dann auch gewollt. Ich ziehe jetzt, seit er verstorben ist, hier das vierte Mal um in Berlin, weil ich immer nur Wohnung auf Zeit habe und will ja auch mal was Festes. Es ist, dass ich auch Boden unten Füßen kriegen. Und er hat einen ganz wunderbaren Freund gehabt, der mir am Anfang geholfen hat. Der hat die Matratze mit der Körperflüssigkeit meines Sohnes aus der Wohnung gebracht. Ganz doll geholfen. Aber durch dieses überspannte Verhalten von dass er durch die Trauer nicht besser geworden ist, die ständige Anruferei, der ist selber psychologisch ausgebildet, aber er sagte mir dann, ja, er hat sich dann zurückgezogen und das hat mich sehr enttäuscht. Achso, das heißt, du hast jetzt mit diesem Freund keinen Kontakt mehr im Moment? Doch, wir haben noch Kontakt, aber nicht mehr so viel. Mhm. Die ständigen Anrufe wären dem auch auf den Wecker gegangen. So, leider. Das Ganze ist jetzt ungefähr 6 Monate her, gut 6 Monate her. Wie geht es dir denn heute nach diesem schlimmen Vorfall? Noch nicht gut. Hast du denn... Ich arbeite selber als Beraterin, ja. Als was? Ich Als was arbeitest du? Auch als Beraterin, möchte es jetzt nicht näher anführen, weil ich auch übers Fernsehen bekannt bin. Oh. Ja, aber in der Tätigkeit, die ich habe. Du bist aber nicht Barbara Salisch oder sowas. Bitte? Nein, nein. Okay. Nein. Ich arbeite in der Astrologie. Ah, ich verstehe. Aber das wollen wir nicht vertiefen, ne? Nee, machen wir mal nicht. Aber auch mehr Lebensberatung, es ist auch psychologisch. Wenn du dann erst nach Berlin gezogen bist, bist du doch auch sehr alleine in Berlin. Du hast doch bestimmt keine... Ich war eigentlich immer alleine, weil ich scheinbar Beziehungsprobleme habe. Aber hier in Berlin natürlich, da war der Freund von Alexander, den ich vorhin erwähnt habe, der sich langsam zurückzieht, weil es ihm zu viel wird, den ich sehr gerne hatte, menschlich. Und nein, sonst kenne ich niemanden. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer viel alleine ist. Vielleicht wäre es gut, Monika, das ist ja nun wirklich ein dramatischer Trauer- und Todesfall, den du da zu beklagen hast. Und wahrscheinlich hast du auch immer diese Bilder im Kopf, die ich jetzt auch ständig im Kopf habe, wenn ich mir vorstelle, wie man ihn da gefunden hat. Vielleicht das geht die Wohnung, die war, da waren ja die Larven in der Wohnung, die Fliegen, eben. Der Geruch. Ja. Vielleicht wäre es für dich sehr gut, dass du ein bisschen mehr dich noch damit auseinandersetzt. Wenn du in Berlin hat ein großes Angebot von allen möglichen Dingen. Wenn du in Berlin eine Trauergruppe aufsuchen würdest, ein Trauerseminar gehen würdest oder in irgendeiner Weise dich da vielleicht nach draußen begibst. Ich glaube, dass es für dich gut wäre. Weißt du, wenn du aber immer nur dich mit dem Problem befasst, jetzt sagen wir mal, immer nur in der Trauergruppe bist, kriegst du ja auch immer wieder nur von den anderen dasselbe zu hören, wie du selber durchmachst. Aber ich will ja wieder Boden unter den Füßen haben. Ich brauche eine feste Wohnung. Mhm. Ja, ich muss mich wieder einordnen, muss mich neu orientieren. Mhm. Bin durch die Beratertätigkeit, die ich ja habe, auch am Haus gebunden. Mhm. Von nichts kommt nichts. Ja. Okay, und, also der Hintergrund war natürlich bei mir einmal mit der Trauer besser vielleicht klarzukommen, wenn man mit jemand anderem in Kontakt ist. Aber natürlich auch ist ein Hintergrund, dass du überhaupt mit Menschen in Kontakt kommst. Vielleicht können da sich heraus ganz andere Dinge entwickeln, die dann irgendwann mit der Trauer gar nichts mehr zu tun haben. Ja, das würde mich freuen, aber da habe ich ja auch Probleme, Domian. Das ist, dann rufe ich ständig an, weil ich kann nicht verstehen, dass man da nicht selber mal angerufen wird. Und ich gerate immer an Leute, die Probleme haben und reden wollen. Und dann ist das nur auch wieder dieses Monolog, ja? Okay, wir machen uns ein bisschen schlau jetzt mal im Hintergrund, was wir dir anbieten in Berlin. Versuch es doch einfach. Vielleicht hast du Glück und vielleicht gibt es eine gute Fügung, dass du doch auf nette Menschen stößt, die dir da ein bisschen bei helfen können und über die du dann vielleicht auch wieder besser ins Leben findest. Ja, einfach mal Freunde zu haben, Menschen zu kennen. Genau. Deshalb bitte ich dich aufzulegen, liebe Monika, und du wirst von der Sabine, unserer heutigen Psychologin, zurückgerufen und die wird dir die entsprechenden Anlaufstellen dann sagen am Telefon. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, Domian. Alles Gute wünsche ich dir auch, liebe Monika. Tschüss. Du legst auf, wir melden uns. Tschüss. Ja. Tschüss. Ich meinte gerade noch nicht Barbara Salisch. Barbara Salisch ist doch die Richterin. Wie heißt denn die Psychologin? Calvas. Aber das war sie nicht. Das war sie nicht. Hier ist... wir haben 1.33 Uhr und... das finde ich ist die schönste Zeit für der Hinweis auf morgen, auf unser Thema morgen. Morgen ist Themennacht und unser Thema morgen heißt Ich liebe nur mich und ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die absolut egoistisch sind und dieses auch gut finden, zu diesem Egoismus, zu diesem Narzissmus auch stehen. Also die ohne Rücksicht auf andere immer oder fast immer ihre eigenen Interessen durchboxen, auch gegen Freunde, gegen den Partner, gegen Ehefrau oder gegen Ehemann. Und auf der anderen Seite sehr, sehr gerne auch mit Opfern von Egoisten und Egozentrikern. Wie ist es für euch, mit einem Egoisten beispielsweise oder einem wirklich krassen Egozentriker zusammenzuleben? Wie ist es so, jemanden zu lieben? Kann diese Person, dieser Egozentriker überhaupt wirklich lieben? Oder geht es ihm auch in der Liebe nur um sich selbst? Also, ich liebe nur mich, heißt das Thema morgen. Ihr könnt gerne anrufen ab 0 Uhr. Immer, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Und ihr könnt natürlich auch mailen, domian@wdr.de. Ich liebe nur mich, das ist das Thema morgen. Und hier geht's weiter mit Andreas. Andreas ist 45. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. So Andreas, um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mich eigentlich nur mal so auslassen wegen Wiedereingliederung so aus dem Gefängnis raus, dass da eigentlich irgendwie zu wenig gemacht wird. Ah, du bist betroffen. Ja, ich war betroffen. Ich bin jetzt außer Haft schon seit 11 Monate. Ja, ist noch nicht so lange. Wie lange warst du denn im Knast? Ich war knapp 19 Monate drin, wegen Einbruchdiebstahl. Ja, erste Mal im Knast gewesen? War aber auch irgendwie ein Bewährungswiderruf mit drin von 6 Monaten. War das der erste Knastaufenthalt? Nee, ich habe leider ein bisschen mehr Erfahrung verbringen müssen in meinem Leben. Wie viel Lebenszeit hast du denn in deinem im Knast schon verbracht? Also ich werde jetzt 46 diesen Monat und habe, denke ich mal, so komme ich wohl auf meine 13, 14 Jahre. Oha. Also mal rein, mal raus aber man wird immer irgendwie schlecht eingegliedert. Und wenn man dann mal über eine andere Behörde irgendwas rauskriegt, dann sind die sogenannten Beamten oder die sogenannten Abteilungsleiter, die für einen zuständig sind, für Urlaub, offene Anstalt und so. Mhm. Noch eine Frage zu den Aufenthalten. Warst du immer wegen ähnlicher Delikte im Knast? Ja, also immer so Fahren ohne Führerschein, Autodiebstahl, Einbrüche, nie wegen Körperdelikte oder so. Also Menschen sind nie zu Schaden gekommen? Nein. Also das würde ich mir selbst nie antun wollen. Hast du irgendwann mal zwischendurch oder vorher, wie auch immer, eine Ausbildung gemacht? Nee, leider nicht. Ich habe leider keinen Schulabschluss und auch keine Ausbildung gemacht. Das ist natürlich sehr schwer. Kein Nix. Und ich habe damals, in jungen Jahren war ich eigentlich, also früher, heute würde man sagen, Aufmerksamkeitssyndrom. Mhm. Und in den 80er, 70er Jahren war es ja damals noch nicht so bekannt. Kannte man gar nicht. Zappelphilipp, sagte man da. Ja, und ich ich war nicht zu bremsen. Ich habe alles einfach gemacht. Okay, kein Schulabschluss, keine Ausbildung. Keine Ausbildung, ja. Gehen wir mal in die Jetztzeit. Seit 11 Monaten bist du jetzt wieder draußen. Auch ohne festen Wohnsitz, also als Obdachloser direkt so vor die Tür geschmissen worden und ja, sieh zu, wie du klarkommst, so ungefähr. Da kümmert sich keiner um einen Wohnsitz, wenn man rauskommt. Nee, also ich habe alles versucht irgendwie so mit. Ich habe alle Leute, die drinne sind, die behördenmäßig irgendwas sind oder Abteilungsleiter und so. Du hast ja Bewährungshelfer. Nee, habe ich auch nicht. Du hast irgendwie komischerweise 3 Monate verschwunden in der Akten, in den Keller und keiner will jetzt was machen. Und die Staatsanwaltschaft, ich könnte ja froh sein. Ah, also es gibt nicht einen einzigen offiziellen Betreuer für dich. Nee. Also das ist natürlich wirklich ein Skandal. Ich bin jetzt schon seit 11 Monaten praktisch hier in Hamburg von einer Hilfsbehörde zur nächsten Hilfsbehörde, vom Wohnungsnotdienst und Männerwohnheime und Tagesaufenthaltsstätten. Und es ist Winter, die ganze Zeit ist schon gewesen. Wo schläfst du? Ja, das war alles sehr kompliziert. Also ich bin rausgekommen April letztes Jahr, Ende April, und bin dann erstmal 3 Monate bei einem Kollegen von mir. Dann bin ich da raus, weil das zu lange war, auch für diese Zwei-Zimmer-Wohnung. Da wohnte er schon mit einem Freund zusammen. Dann bin ich bei einer Freundin kurz untergekommen, zwischendurch mal irgendwo im Treppenhaus übernachtet oder die ganze Nacht mit der Bahn und alles gefahren, wie es ging und so. Und jetzt im Winter? Bevor der Winter anfing, hatte ich das Glück, dass mein Vater sagte, der hat auch nur eine Einzimmerwohnung, da sagte er, Mensch, bevor das zu kalt wird, und du bist jetzt über Winter erstmal bei mir. Ja, der Vater ist wahrscheinlich auch schon ein älterer Herr. Ja, hat auch nur eine Einzimmerwohnung. Wie alt ist er? Das ist schon sehr schwer eigentlich. Wie alt ist dein Vater? Wie bitte? Wie alt ist dein Vater? Peter, du bist 47? Daddy, wie alt bist du? 67, ja. Ja, du weißt nicht das Alter von deinem Vater, aber. Ja, ich habe kein Zahlengedächtnis. Okay, verstehe. Aber es ist eben auch sehr eng. Es ist eine Einzimmerwohnung, sagst du. Das ist also auch kein Dauerzustand. Das geht nicht. Nee, also ich habe jetzt, wie gesagt, also die letzten 11 Monate, das war wirklich ein Nervenkrieg, ein Psychokrieg im Kopf und mit weinenden, schlafenden Augen und Albträume und. Ich verstehe. Also da geht's ja hin und her. Du brauchst eine Wohnung und du brauchst eine Arbeit. Ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Irgendwie so geht's hin und her. Ja, schön gesehen. Aber ich habe heute eine erfreuliche Nachricht. Ich habe es endlich nach 11 Monaten geschafft, dass ich wohl sicherlich, so wie es aussieht, jetzt am 1.3. eine Wohnung beziehen kann. Das ist oder super. Mitte des Monats. Das ist super. Ich war heute bei einer Agentur in der Arbeit. Ja. Da hat man mir eine Wohnung abgelehnt, weil sie 504 Euro warm kostet. Das, das wäre zu viel. Und also da nimmt die auch keine Rücksicht irgendwie. Da hat die Politik hat ja irgendwie die Wohnungssache verändert, dass, dass die Vermieter machen können, was sie wollen. Aber du hast trotzdem eine andere gekriegt. Ich habe eine gekriegt, wo genau diese Voraussichten, wie die AGS haben will, mit der Kaltmiete 327, genau die habe ich heute gekriegt. Jetzt, und der Vermieter, der weiß auch, dass ich im Knast war oder durch den Knast auch Mietschulden entstanden sind. Sehr gut, aber das zahlt jetzt dann das Sozialamt, ne? Die, Donnerstag hin und den das auf den Tisch legen und dann übernimmt das erstmal das Arbeitsamt. So, wie geht das? Du warst so lange im Knast. Du bist obdachlos. Du hast überhaupt gar nichts. Du hast keine Kohle und nichts. Jetzt ziehst du in eine leerstehende Wohnung. Ja, Wie machst du das? Du brauchst doch brauchst ein Bett und einen Tisch oder einen Kühlschrank oder weiß ich was. Wie geht das? Ja, das gibt von Arbeitsamt, also Agentur für Arbeit, die übernimmt erstmal Erstausstattung. Ach so, verstehe. Also die haben eine gewisse Summen dazu verfügen. Die Grundausstattung schon mal, dass du ein Bett hast und eine Zudecke und so etwas, da kann man sich ja schon mal freuen, Andreas. Das ist doch ein guter Schritt. Dann kannst du doch von der Basis aus dann auch suchen, dass du irgendwo einen Job kriegst. Ja, das ist das ja. Ich hätte die ganze Zeit schon angefangen zu arbeiten. Ein Bekannter von mir, der hat sich selbstständig gemacht, der ist ein Anbieter in vielen Sachen, so von Entrümpelung und Treppenhausreinigung etc. Und der sagte, der würde mich sofort einstellen, Festeinstellung, aber er braucht zuverlässige Leute. Und da habe ich zu meinem Bekannten gesagt, ich sage, Mensch, du kennst mich jahrelang, du weißt, ich kann und ich will. Und aber solange meine Obdachlosigkeit und ich einen festen Wohnsitz habe, ich gar nicht... Das alte Lied, ja. Ne, umso schöner, dass du die Wohnung hast. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das nach wie vor und seit Jahrzehnten ein großes Problem ist, dass den Jungs, wenn die rauskommen, nicht ordentlich geholfen wird. Es bleibt so, ich habe den Eindruck immer schlimmer. Warum stellt der Staat nicht einfach so und so viel tausend neue Bewährungshelfer ein? Du lieber Gott, das ist Schnickschnack. Das sind Peanuts, was das dem Staat kosten würde. Aber es hätte eine Riesenwirkung auf die Leute, die rauskommen. Ja, vor allen Dingen würden wir weniger Kriminelle haben. Ja, natürlich. Ja, es gibt ja viele Kriminellen, die sagen so, ich will nicht mehr. Es würde die Rückfallquote, ich bin ganz sicher, enorm zurückfahren, wenn ich halt bin. Ja. Aber das ist ja nicht unbedingt die Bewährungshilfe. Also es wird ja schon vom Gefängnis aus nichts gemacht. Es ist da auf gleichgültige Stellung und mach mal, wie du willst. Und einmal hat man ein Abteilungsleiter zu mir gesagt, ja, du bist ja sowieso das Letzte. Ich sage, entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Das hat er dann nicht wiederholt, weil die Beamten daneben standen und die guckten ihn auch schon so an. Wie kannst du sowas sagen, ungefähr, ne? Pass auf, Andreas, du hast wahrscheinlich viel Scheiße erlebt. Jetzt guck also, nicht mehr zurück, das bringt nichts. Guck jetzt nach vorne. Freu dich, dass du die Wohnung hast. Freu dich, dass du wahrscheinlich jetzt sogar dann auch einen Job kriegst bei deinem Bekannten da. Ja, ich werde auf jeden Fall. Ich habe nicht nur bei dem Bekannten, ich habe auch bei einer Zeitarbeitsfirma, der sagte auch, sobald du eine Wohnung hast, drei Tage später bist du unter Lohn und Brot. Wie auch immer. Also ich brauche nur eine polizeiliche Meldung. So, und jetzt geht's vorwärts und du wirst nie wieder in den Knast kommen. Habe ich echt. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Ja, das kann nicht ich. Das mehr. Ich habe genug in meinem Leben, ich bin alt genug und sollen die Jüngeren machen, wenn sie so naiv sind und das wollen, aber ich nicht mehr. So, Andreas, dann sage ich toi, toi, toi und viel Glück für deinen neuen Lebensstart. Und das wird jetzt ein guter Start und ich glaube, dass du es auch wirklich schaffen wirst. Ja, darf ich noch ganz kurz was sagen? Gerne. Über eure Sendung finde ich unheimlich klasse, dass es euch gibt, dass ihr es macht. Vielen Dank. Ich habe Dr. Markus gehört und so und man kann viel, viel mitkriegen oder erhören, wie es weitergehen könnte. Ja. Also ihr hilft sehr viele Menschen und ich finde es gut, dass es euch überhaupt gibt, dass es so eine Möglichkeit gibt. Versuchen es, ja. Andreas, vielen, vielen Dank und dir viel Glück. Ja, besten Dank. Tschüss, ciao. Guten Abend noch. Tschüss. Dr. Markus. Den kenne ich nicht. Ich glaube, das war so ein Vorläufer einer ähnlichen Sendung vor Urzeiten im Norddeutschen Rundfunk im Radio, die ich aber nie gehört habe. Und ich glaube, das war noch, also als wir hier angefangen haben mit dieser Sendung, gab es Herrn Dr. Markus, glaube ich, schon nicht mehr. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls kenne ich ihn nicht. Hier ist Heinz. Heinz ist 60. Guten Morgen, Heinz. Hallo? Ja, hallo, Heinz. Du stellst bitte den Ton oder... Vom Radio und Fernsehen ganz aus. Habe ich ja. Ja, sehr gut. Weswegen hast du angerufen, Heinz? Ja, habe ich schon gerade erklärt. Bitte? Ach so. Also du sprichst jetzt mit mir, ich weiß gar nichts. Du hast gerade vorher mit meinem Kollegen gesprochen. Entschuldigung vielmals. Ja. ich habe angerufen, weil ich ein großes Problem in mir habe. Mhm. Und zwar geht es darum, ich habe einen Sohn von 27 Jahren, der nicht mein leiblicher Sohn ist. Mhm. Ich habe eine Frau damals kennengelernt, die mir gesagt hat, bin ich schwanger, ich habe diese Frau geliebt. Ja. Und ich habe mein Kind sofort akzeptiert und gesagt, aufgenommen, habe meinen Namen, alles okay, alles okay. Ist auch nie was irgendwie Schlimmes gelaufen. Mhm. Nur ich habe jetzt einfach diese Gewissensbisse, weil man viel liest, viel hört. Jeder Mensch hat das Recht darauf und seine Herkunft. Mhm. Mhm. Und ich weiß im Moment nicht, was soll ich tun? Soll ich meinem Sohn das sagen? Nebenbei, es sind noch zwei Geschwister dabei, die auch nicht wissen, dass es im Prinzip nur ihr Halbbruder ist. Ach so. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich verhalten soll. Lebt denn deine Frau noch? Ja, selbstverständlich. Ja. Wir sind geschieden. Ihr seid geschieden. Dabei sein. Ja. Ja. Hast du mit ihr darüber auch schon gesprochen? Wir hatten das mal angesprochen, aber wir sind auch der Meinung gewesen, man sollte das so lassen. Warum soll man irgendwie Öl ins Feuer kippen oder wie auch immer? Mhm. Wer weißt du denn, wer der Vater des Sohnes ist? Ja, ich weiß, wer das ist. Und zwar, meine Entscheidung war vorher schon mal, dass ich es preisgebe. Aber ich habe gehört, der Vater sei verstorben. Und seitdem habe ich gesagt, ich decke das nicht auf und lasse es einfach so laufen. Wusste dieser Vater, also der leibliche Vater, dass er den Jungen hat? Richtig, ja. Der wusste das? Ja. Ja. Und der hat auch die ganze Zeit auch geschwiegen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil wir das unterbunden hatten. Das war einfach so ein, wie gesagt, ein Fehltritt. Und wir wollten da auch nichts vom wissen. Und das ist ja auch die ganzen Jahre gut gelaufen. Ich war 20 Jahre mit dieser Frau verheiratet. Und eine ganz normale Familie. Eine ganz normale Familie. Und es weiß im Prinzip kein nur... Ja, Moment, das ist eine wichtige Frage. Wer weiß es, außer du und deiner Frau? Alle Geschwister von meiner Frau und von mir quasi nur zwei Personen, die ich in Vertrauen gezogen habe. Ah, das sind aber dann doch schon eine ganze Menge Leute, die das wissen. Ja klar sind das einige Leute. Man muss nur... Ich habe auch ein bisschen Angst davor, irgendwie ganz zu offenbaren, weil, gut, um die Zeit wird wahrscheinlich keiner zuhören. Kann man nicht sagen. Ja, genau. Mhm. Und es sind einfach diese Leute in Vertrauen gezogen worden. Wichtig ist für mich, meine Kinder wissen es nicht. Mhm. Also deine Kinder, meinst du, mit deinen leiblichen Kinder wissen es nicht? Richtig. Aber die... Und der Sohn ist auch für mich normalerweise mein leiblicher Sohn, sage ich einfach so. Ja, du hast ihn völlig angenommen und du machst da keinen Unterschied. Vom ersten Moment, ich war vom ersten Moment dabei. Ich habe alles mitgemacht, ich habe die Geburt mitgemacht und alles. Mhm. Und er war vom ersten Tag mein Kind. Heinz, du hast jetzt so Gewissenskonflikte, sind bei dir aufgetreten. Sind diese Gewissenskonflikte bei deiner ehemaligen Frau, deiner Ex-Frau auch jetzt so da, weißt du das? Glaube ich nicht, weil ich hatte schon mal ein bisschen, nicht so eine ganz gute Laune gesagt, wir müssen das sagen und so. Ja, da musst du das tun. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Ex-Frau? Okay. Okay. Kein Hass, nichts Böses. Okay. Ich mache auch keinen Menschen schlecht. Das einzige Problem, was mich bedrückt, ist einfach das, dass ich nicht weiß, was mache ich richtig, was mache ich nicht richtig. Aber deine Frau, ich frage das nochmal klar, hat dann auch nicht völlig abweisend reagiert. Sie hat gesagt, ja, dann sag du es. So hat sie reagiert. Nein, nicht abweisen. Es war einfach nicht das Thema. Mhm. Okay, na gut, es hätte ja sein können, dass sie aus allen Wolken gefallen wären. Hätte gesagt, nein, das wirst du nein, niemals nein. sagen. Und so nein, nein, das war normalerweise kein Thema. Nur ich habe jetzt... Ich will dir was sagen, Heinz. Wenn man, ja. Ich will dir was sagen. Du hast mir den Fall ja jetzt gut geschildert. Du hast mir geschildert, dass das dein Kind ist und dass du es geliebt hast oder liebst genauso wie die anderen Kinder. Richtig, korrekt. So. Immer noch. So, und du hast mir erzählt, was ich sehr, sehr aufmerksam registriert habe, dass andere Menschen das wissen. Es gibt Verwandte, die wissen das. Ja. So, und wir beide unterhalten uns sogar jetzt hier darüber in einer Öffentlichkeit, die natürlich, wir sind in der tiefen Nacht, aber dennoch ist es eine Öffentlichkeit. Ich finde, ich habe ja grundsätzlich den Standpunkt, dass jeder Mensch wirklich ein Recht darauf hat, zu wissen, woher er kommt. Und was er ist. Es gibt vielleicht ganz wenige Ausnahmefälle, wo man darüber hinwegsehen kann. In diesem Fall, den du mir jetzt geschildert hast, würde ich auch dazu tendieren, in einer guten Stunde mich mit dem jungen Mann zu unterhalten und ihm das zu erzählen. Ja, was kann aber dann passieren? Wie weh kann ich ihm tun? Der kann mir doch nachher vorwürfen, warum seid ihr nicht ehrlich zu mir gewesen? Ja. Warum habt ihr mir nicht die Meinung gesagt? Warum habt ihr mir nicht gesagt, wo ich herkomme? Ich muss dabei sagen, auch er ist, ich mache jetzt mit offenen Karten, er ist gar kein Deutscher. Ja. Aber durch mich ist er deutsch. Heinz, weil es mein Kind ist. Ja, Heinz, natürlich kann er das sagen. Warum habt ihr es mir nicht schon früher gesagt? Dann kannst du es ja erklären. Aber du sagst es ja jetzt. Stell dir mal vor, dass du es ihm vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren sagst. Dann ist es ja noch gewichtiger, wenn er dann antwortet, warum nicht früher? Oder stell dir die fatale Situation vor, er erfährt es doch irgendwie über die Verwandten, dass irgendjemand das ausplaudert. Dann das ist es wird nie passieren. Ja, man weiß es. Nach 27 Jahren ja. wird das nicht passieren. Ja, sagst du. Du weißt selbst, wie Menschen sind. Man darf nie, nie sagen. Okay, sag niemals nie. Ja. Den Spruch kenne ich auch. Und du, wenn du es in der Hand hältst und es ihm erklärst und sagst, es ist jetzt für mich eine Zeit gekommen, wo ich der moralischen Überzeugung bin, dass ich es dir sagen muss. Es tut mir leid. Vielleicht hätte ich es dir schon früher sagen müssen. Aber ich sage es, Junge, ich sage es dir jetzt. Und er weiß, dass du ihn liebst wie deinen eigenen Sohn. Ich glaube, dass er es dir anrechnen wird, dass du es sagst. Was heißt moralisch? Moralisch ist viel. Es ist einfach schwer. Ich kann alles gut machen, ich kann auch sehr viel kaputt machen. Woher bist du so sicher, dass niemand aus der Verwandtschaft irgendwann mal was sagt? Bitte? Ich sag, woher bist du so sicher, dass niemand aus der Verwandtschaft irgendwann mal was sagt? Ja, weil es 27 Jahre zu war, warum sollte jetzt? Keiner macht sich Gedanken darüber, nur ich mache mir Gedanken darüber, weil es eine Normalität ist. Weil ich den... Stell dir mal vor, ich... auch so liebe wie normal, nur vielleicht ist das aber mir jetzt, dass ich das Alter jetzt so erreicht habe von 60 Jahre und möchte nicht, dass er an meinem Torf dann irgendwie... das erfährt. Genau, das habe ich gerade gedacht. Stell dir mal vor, wir wollen hoffen, dass du noch ein langes Leben hast. Aber ja, das, wenn der liebe Gott will, wünsche ich mir noch 10 Jahre. Stell dir vor, er steht irgendwann an deinem Grab und da kommt das dann raus. Nein, sag's jetzt. Sag's ihm jetzt. Ich sage es nicht leichtfertig. Ich sag's wirklich nicht. Kann man nicht damit, das ist ja meine größte Frage, kann man nicht dadurch mehr kaputt machen? Weil im Moment ist ja alles super. Es wird ja kein Mensch erfahren. Nur meine Belastung ist einfach da. Heinz. Die einfach da drin ist, weil jeder Mensch hat nochmal das Recht. Was sagen meine anderen Kinder dazu, wenn die auch nach so vielen Jahren merken, das ist gar nicht richtiger Bruder? Heinz, ich glaube, da wird sich auch nichts dran ändern. Vielleicht bringt das sogar die Familie noch mal näher zusammen durch diese Ehrlichkeit. Nein, mit Sicherheit nicht, weil die können sich auch nicht alle gut da unter den Geschwistern. Ja, aber und wenn das noch rausgehen, geht vielleicht noch mehr Krieg und ich habe wieder mehr Krieg gemacht. Dann. Mhm. Also Heinz, abschließend sage ich, ich finde, dass du es ihm sagen solltest. Es wäre noch ein anderer Fall, wenn nur deine Ex-Frau und du Bescheid wüssten. Wenn nur ihr beiden Bescheid wüsstet, dann könnten wir noch anders reden. So, finde ich, solltest du es ihm sagen. Ich kann jetzt, wir würden uns jetzt im Kreis drehen. Das musst du natürlich wirklich für dich entscheiden. Du wolltest ja nur mal eine andere Meinung von außen hören. Ganz genau. Die habe ich dir jetzt so gesagt. Ob sie richtig ist, das kann ich auch nicht sagen. Ist meine subjektive Einschätzung. Ich merke, dass du ganz, ganz unsicher noch bist. Deswegen gebe ich dich jetzt auch noch mal weiter an meine Psychologin. Die kann ihre Sichtweise dir vielleicht auch noch mal sagen. Das kann dir nicht schaden. Nee, mit Sicherheit nicht. So. Nur ich möchte nichts Verkehrtes machen. So, das verstehe ich auch sehr gut. Deswegen holen wir noch einen Person dazu. Das heißt, du legst auf und die Sabine ruft dich an und dann kann sie dir ihre Meinung auch noch sagen. Okay? Hallo? Okay. So machen wir das. Lieber Heinz, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hier ist Mike. Mike ist 39. Guten Morgen, Mike. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Mike. Der Mike fährt Auto. Ja, ich bin LKW-Fahrer. Ich höre es sofort. Ja, Entschuldigung, ich habe einen Stecker im Ohr, also keine Sorge. Das Telefon liegt neben mir. Sehr gut. Über was reden wir, Mike? Domian, du hast vorhin mit dem Kollegen gesprochen, der im Knast saß, lange Zeit. Ja, genau, mit Andreas. Und da sind mir sämtliche Gesichtszüge entglitten, als du gesagt hast, es sind ja bei diesen Diebstahleinbrüchen keine Menschen zu Schaden gekommen. Mhm. Vor 3 Jahren wurden meine Lebensgefährtin und ich selber Einbruchsopfer. Mhm. Und also die Psyche hat unheimlich darunter gelitten. Mensch, Mike, das habe ich nicht so gemeint, dass das minder, dass das weniger schlimm ist. Da hast du völlig recht. Das ist falsche Ohr gekommen. Ich wollte es nicht verharmlosen. Und dann setzt dieser Kollege, der ist 46 Jahre alt, der hat, wenn man die ersten 16 Lebensjahre mal abzieht, Schule etc., Ausbildung, bleiben 30 Jahre über, davon 14 Jahre im Knast, also sein Arbeitsleben, er hat sich doch selber reinmanövriert und dann setzt er sich vors Radio und erzählt allen Ernstes, dass der Staat sich nicht um ihn kümmert. Also, sowas kann ich nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Tut mir leid. Also, Mike, ich bin ja auch mal dafür, das habe ich hier auch schon 100.000 Mal gesagt, dass wer Dreck am Stecken hat, dass die Jungs auch hart bestraft werden. Ich finde die Verhältnisse in den deutschen Knästen noch viel zu mild. Das ist die eine Sache. Aber die andere Seite finde ich, dass man den Leuten dann aber auch richtig helfen muss, wieder in unsere Gesellschaft reinzukommen und die dann nicht hängen lassen darf. Egal, was sie gemacht haben. Sie haben dann ihre Strafe abgesessen. Jeder soll eine zweite Chance kriegen, genau, auf jeden Fall. Genau. Aber bei 14 Jahren waren da schon mehr als 2 oder 3 Chancen gewesen, finde ich jetzt. Ja, aber es ist doch gut, wenn er jetzt wieder Fuß fassen könnte und nicht dann wieder in den Knast kommt nach ein paar Jahren. Nee, das ist richtig. Aber irgendwo sollte so, also ich finde, ein Gesetz aus Amerika ist ganz interessant. Wenn man 3-mal verknackt wurde, geht man lebenslänglich weg. Und sowas sollte man in Deutschland auch einführen. Wenn der 14 Jahre gesessen hat, insgesamt. Dann ist er ein Wiederholungsstraftäter und den kann man vielleicht irgendwo gar nicht mehr. Wenn der jetzt noch mal rein müsste, müsste man sagen, abschließend Schlüssel weg. Nee. Aber nicht nur bei dem Kollegen gerade, sondern bei jedem. Das ist jetzt zu platt. Und außerdem kennen wir den Fall nicht so richtig. Ich bin ja auf deiner Seite, dass wie gesagt, dass man da hart herangehen muss. Aber du, ich hoffe, dass du auf meiner Seite wiederum auch bist, dass man den Menschen Startchancen geben muss, dass wir verpflichtet sind als Gesellschaft. Natürlich, das ja. Aber nochmal so zu dem Eindruck, also ich muss schon sagen, die Psyche leidet sehr darunter. Absolut, bin ich ganz auf deiner Seite. Das ist ganz schlimm, Leute, die so etwas erlebt haben. Ich will es nicht kleinreden und wenn ich das gerade falsch ausgedrückt habe, nehme ich das zurück. Alles klar. Das ist wirklich ganz übel. Mike, wo geht's denn noch hin heute? Nach Mugensturm. Wo ist das? Kleines Dörfchen irgendwo in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg. Und wie viele Kilometer hast du noch vor dir? Oh, 300. Ach, du 300 noch. Mann, dann komm gut durch die Nacht und komm gut an. Alles klar, auch so. Mach weiter so. Dankeschön, Mike. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's für heute in der Technik. Frederik Marquardt. Und morgen haben wir eine Themennacht und das Thema morgen heißt Ich liebe nur mich. Ich möchte morgen mit knallharten Egoisten, Egozentrikern und Narzissten sprechen, die ganz frank und frei sagen, ja, in erster Linie geht's um mich in diesem Leben und alles andere ist erstmal zweitrangig. Auch mein Freund, meine Freundin, meine Frau, mein Mann sind mir erstmal egal, wenn es um mich geht. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne mit Opfern von Egozentrikern sprechen. Wie ist das, mit solchen Menschen näher zu tun zu haben? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer, kostenfrei. Und ihr könnt mailen, domian@wdr.de. So, und jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne und gute Nacht. Und sag, bis morgen. Eine Radio und Live, eine wieder Fernsehen. Bis dann. Ciao.